Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine 12-teilige Serie. Einige Jahre später fürchteten viele, das neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen, WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Damit zum neunten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meul 1989 für den Deutschlandfunk zusammenstellte. Wir sind im Kulturkampf. Von Amerika aus erobern Elvis Presley und seine Gefährten das Radio. Deutschland hält mit Schlagern und Walzern dagegen, der Trend lässt sich indes nicht aufhalten. Nicht zuletzt dank des US-Soldatensenders AFN, der den Hörern neue musikalische Formate bietet. Auch politisch spielt das Radio eine Rolle. Zum Beispiel, wenn der Rundfunk live zur Revolution in Ungarn 1956 schaltet oder wenn Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß öffentlich übertragene Reden zur neuen Bundeswehr halten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir führen Ihnen heute einmal vor, was ein aufsässiger Jugendlicher Ende der 50er Jahre anstellen muss, um einen braven bundesdeutschen Haushalt in seinen Grundfesten zu erschüttern. Provokation klappt nicht nur mit Elvis Presley. Auch Chuck Berry eignet sich bestens. Fats Domino. I found my thrill. Little Richard. Mama, Papa told me, son, you better watch yourself. If the new promise, Mama, I have to watch my promise myself. Good golly, Miss Molly. So like the ball. When you're rocking and a rolling, can't hear your mama call. Und natürlich auch Bill Haley, die Schmalzlocke. Steig in das Traumboot der Liebe, fahre mit mir nach Hawaii. Dort auf der Insel der Schönheit wartet das Glück auf uns zwei. Und das ist die Musikwelt der Erwachsenen. Steig in das Traumboot der Liebe. Ein langsamer Walzer, gesungen von Katharina Valente. Lieder dieser Art werden natürlich oft im Rundfunk gespielt. Ganz im Gegensatz zu den Songs des Rock'n'Roll. Steig in das Traumboot der Liebe. Bald sind wir bald. Im neunten Teil unserer historischen Radiorevue werden wir zu Ohrenzeugen der letzten Jahre der goldenen Ära des Deutschen Rundfunks. Das Ende des Radiozeitalters kommt nicht abrupt, es naht Schritt um Schritt. Und das liegt nicht nur an dem immer populärer werdenden Medium Fernsehen. Die Macher und Verantwortlichen im Rundfunk sind selbstgefällig geworden. Sie machen sich zu Hütern des vermeintlich guten Geschmacks. Die aufkommende Rockkultur wird von ihnen als wild und widerlich abqualifiziert. So eine Negermusik wird nicht gesendet. Musik jugendlichen Rock-Liebhaber kommen dennoch auf ihre Kosten. Zu ihrem Glück gibt es ja noch die Sender der auf bundesdeutschem Boden stationierten Truppen der Westmächte, den AFN zum Beispiel. Tonight the American Music Hall presents... Music with a silver lining, jazz, the classics, country and western, and top tunes of the 60s. My baby whispers in my ear, sweet nothing. He knows the things I like to hear, sweet nothing. Es ist nicht nur die Rockmusik, die die Jugendlichen am amerikanischen Militärsender so begeistert. Auch die Machart der Sendungen fasziniert sie. Im Gegensatz zu den deutschen Produktionen ist sie viel dynamischer und origineller. Honor there, good stick buddy friends. Army PFC Jan Wood along with engineer Larry Lehman from AFN Berlin with your stick buddy Jamboree from now until 17 hours. And to start it off... Good morning. This is merely music. Da gibt es zum Beispiel den Talkover. Da spricht der Moderator über Vorspiele oder andere Passagen eines Liedes seine Ansagen. Wolfman Jack. Hello there. This is Andy Mansfield with another chapter of America's popular music. Today we'll bring you a musical portrait, some highlights from a year to remember, a record you didn't expect to hear, and of course some of the best of America's popular music. Hi, Roger Carroll here, and I play records. Da tauchen immer wieder Jingles im Programm auf, gut gemachte Werbespots für den Sender, die im Verlauf des Programms gesendet werden. Information, Information, Information. Radio Action, Radio Action. The best music on the best station. Music for night people. Romance. Quiet listening and the lonesome sounds of a slowly fading midnight in the metropolitan city. Our AFN musical credit goes to Army Specialist Raymond Banks. Until tomorrow at midnight in Europe, this is Army Sergeant Bill Crawford. Good night and sleep warm. Da gibt es indikative, geschickt kollagierte Einstimmungen und Erkennungsmelodien der jeweiligen Sendung. Night people, all night people. Remember this golden classic. Und wie gesagt, immer wieder die neuesten Songs des Rock'n'Roll. Oh, baby, they let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Die deutschen Elvis Presley-Fans fühlen sich im siebenten Himmel, als ihr Idol zur Armee eingezogen wird und ausgerechnet in Deutschland im hessischen Friedberg stationiert werden soll. Bereits bei seiner Ankunft in Bremerhaven sind die treuen Anhänger zur Stelle. Das kann nicht jeder. Die Figutoriani kann jeder singen, aber wir Elvis. Aber es gibt doch unter den jungen Leuten viele, viele gute Sänger. Und wieso kommen die bei euch nicht in dem Maße an? Die Art, weil es so an toll aussieht und wie er singt. Da ist irgendwie was Besonderes dran. Irgendwie so. Der steht wie alt so bist du? Ich bin elf. Du bist elf. Und du? Elf. Und du? 13. Der Rhythmus und alles. Der steht nicht ja, so steif ja, vom Mikrofon. Der reißt einen da direkt mit. Wenn er zum Beispiel Deutsch singen ja, würde. Das ist es ja gerade. Also der Text, der ist meist sehr, sehr schnulzig. Und nun, da versteht man ihn gar nicht. Und da ist schnulzig? Na, ich meine im Deutschen, da versteht man ihn gar nicht. Und ist, da, ja, der ja. beeinträchtigt gar nicht, der ja. das Lied. Und der ja. steht auch nicht immer so steif vor dem Mikrofon und so. Ja. Der hat ja. eine Gitarre und so. Das ja. ist ja. Viele andere sagen aber, er bewegt sich zu viel vor dem Mikrofon. Das ist ja gerade das Gute daran, finde ich. Deswegen kommt der Gesang hier auch ganz anders raus. Wenn er sich so bewegt, dann kommt ja die Stimme auch irgendwie ganz anders. So einmal nach vorne. Die jugendliche Begeisterung für den Rock'n'Roll verunsichert die Erwachsenen. Die obszöne Akrobatik beim Rocktanzen schockiert sie. Zur Beruhigung mancher kann der Soziologe Helmut Schelsky im Prinzip nichts Rebellisches an der Jugend entdecken. Was ist von einer solchen Generation an sozialen Handlungen zu erwarten? Hier scheint mir das Auszuschließende, nicht zu erwartende, leichter bestimmbar zu sein als das Geschehende, das ja nicht nur von den Verhaltensdispositionen, sondern von den Ereignissen abhängt. Aber was sich auch ereignen mag, diese Generation wird nie revolutionär, in flammender kollektiver Leidenschaft auf die Dinge reagieren. Sie trägt kein Bedürfnis in sich, elitäre Gemeinschaften zu stiften oder Ordnungsprinzipien zu verwirklichen. Sie wird alles Kollektive ablehnen, ohne daraus ein Gegenprogramm zu machen. Den Älteren und vielleicht auch den Nachwachsenen wird sie deshalb als eine verschlossene, schweigsame Generation erscheinen. Der River Kwai Marsch, Titelsong aus dem Film Die Brücke am Kwai. Lied und Film werden ab 1957 zu einem internationalen Kassenschlager. Das monumentale Leinwand-Epos ärgert Pazifisten und Militaristen gleichermaßen. Denn es ist beides in einem. Eine bewegende Anklage gegen die Sinnlosigkeit des Krieges und eine imposante Verherrlichung des heldenhaften Soldaten. In der Bundesrepublik ist Ende der 50er Jahre die Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs noch immer sehr lebendig. Und damit verbunden eine starke Aversion gegen jede Form des Militarismus. Andererseits scheint sich eine Mehrheit damit abgefunden zu haben, dass der weitere Aufbau der Bundeswehr aufgrund der internationalen politischen Lage unvermeidbar ist. Und so gibt sich sogar ein rheinischer Zivilist wie Konrad Adenauer zuweilen als ein preußischer Soldatenkanzler. Moin Soldaten! Der neuen Streitkräfte. Das deutsche Volk sieht in ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker. Franz Josef Strauß, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in aller Öffentlichkeit geschworen hatte, es möge ihm die Hand verdorren, wenn er jemals wieder zur Waffe greifen sollte, dementiert 1958 als Verteidigungsminister, dass er den Grundwehrdienst verlängern will. Ich habe, ich darf das vielleicht noch einmal aufklären, nicht und niemals von einem Plan einer Verlängerung der Wehrdienstzeit gesprochen, der in der Schublade liege und jetzt aufgelegt wird. Noch in der gleichen Legislaturperiode folgt das Dementi des Dementis. Der Wehrdienst wird doch verlängert. Ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung. Ich weiß, es ist auch keine populäre Entscheidung. Ich weiß, es ist eine Last. Aber es ist eine Last, die wir leider auferlegen müssen, wenn wir unsere politischen Verpflichtungen und damit auch Recht und Freiheit unseres Volkes einhalten wollen. Ende der 50er Jahre ist die westdeutsche Gesellschaft von einem weit verbreiteten Phänomen gekennzeichnet: die geistige Republikflucht. Viele tun so, als hätte es die letzten 50 Jahre nicht gegeben und lassen sich mit Kinoträumen aus der guten alten Kaiserzeit verwöhnen. Die millionenfach geliebten Sissi-Filme werden wie Drogen genossen, die den grauen republikanischen Aufbaualltag vergessen machen. Wir trafen Ernst Marischka, den Filmregisseur, der die großen Erfolgsfilme Sissi gedreht hat. Der größte ausländische Erfolg, nicht? Also er hat auch Rekord gemacht in Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg. Da war er der beste Film seit Bestehen. Und in zweiter Linie sind erst die großen Filme von Winde verweht gekommen. Auch in Südamerika ist ganz komisch gewesen, hat Sissi an erster Stelle gestanden und die Brücke von Quai an zweiter. Ja, woran könnte das wohl liegen, nach Ihrer Meinung? Ich meine, ist die schauspielerische Leistung muss es doch wohl nicht sein, sondern und die historische Persönlichkeit der Sissi, ja, und sie ist interessant, die Elisabeth von Österreich, aber doch nicht überall in der Welt. Ja, eben. Wenn ich das wüsste, würde ich ja jedes Jahr einen Sissi-Film machen. Ja, man aber weiß es nicht. Über. Also man steckt überhaupt nicht drin. Man steckt nicht drin, nein. Man weiß nicht. Man lebt immer Überraschungen, nicht wahr? Und das ist das Schöne an dem Bild. Es gibt in den Kinos aber auch gut gemachte Unterhaltungsfilme aus den USA, wie Manche mögen's heiß zum Beispiel. Ein Film, der die betörend schöne Marilyn Monroe zum Superstar macht. Und wenn sie ihr I wanna be loved by you singt, naja, verfällt die Männerwelt in Tagträume, die von den kühnsten Fantasien handeln. Desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba-dee-dee-dee-dee-dee-dum, poop-poop-dee-doop. Zwei deutsche Filme kommen 1959 in die Kinos der Bundesrepublik, die zu den besten des Jahrzehnts zählen. Rosen für den Staatsanwalt von Wolfgang Staudte sowie Die Brücke von Bernhard Wicki. Während Staudtes Film sich mit den verdrängten Erinnerungen der Nachkriegsgesellschaft beschäftigt, konzentriert sich die Handlung von Wickis Film auf eine Gruppe jugendlicher Soldaten, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs eine Brücke verteidigen soll. Achtung, da, da drüben, die Flieger lang! Mensch, der ist doch noch Kilometer weit weg. Die Dinger werden ja erst gefährlich, wenn sie auf dich zukommen. Guckt euch mal das an. Der Siegel, platt wie eine Briefmarke. Bis wir liegen bleiben bis zum Endsieg. Achtung, der kommt zurück. Hinlegen! Los, steh auf, erhol dich wieder. Siegi! Siegi! Siegi! Sie! Hierher! Verdammt nochmal, hierher! Im Rundfunk ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Mut zu Experimenten mit neuen Ausdrucksformen häufiger anzutreffen als in den Studios der deutschen Filmindustrie. Luigi Nonos Kantate Il Canto Sospeso wird im Herbst 1956 im WDR uraufgeführt. Luigi Nono, Jahrgang 1924 und Schwiegersohn von Arnold Schönberg, hat dem Werk Abschiedsbriefe zum Tode verurteilter Widerstandskämpfer des Naziregimes zugrunde gelegt. Oh! Das Tagebuch eines anderen Opfers der Nationalsozialisten beschäftigt seit Mitte der 50er Jahre die Republik. Das jüdische Mädchen Anne Frank berichtet darin von Erlebnissen, Ängsten und Träumen in ihrem Versteck in einer Amsterdamer Wohnung. 1944 wurde sie dort von Nazi-Häschern entdeckt und im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet. Als ihr Tagebuch 1955 als Taschenbuch erscheint, werden innerhalb von 3 Jahren 400.000 Exemplare verkauft. 8 deutsche Bühnen präsentieren eine Theaterfassung der Niederschrift. Im Rundfunk liest Ingrid André aus dem Tagebuch. Samstag, den 20. Juni 1942. Es ist eine eigenartige Empfindung, dass ich nun ein Tagebuch führen werde. Nicht allein, weil ich noch nie geschrieben habe. Ich nehme an, dass später weder ich noch jemand anders Interesse haben wird an den Herzensergüssen eines 13-jährigen Schulmädels. Aber darauf kommt es eigentlich auch gar nicht an. Ich habe Lust zum Schreiben und will vor allem mein Herz gründlich erleichtern. Ich habe nicht die Absicht, dieses gebundene Heft mit dem hochklingenden Namen Tagebuch jemals jemandem zu zeigen. Oder es müsste dann schon der Freund oder die Freundin sein. Andere interessiert es wahrscheinlich auch nicht. Und nun bin ich bei dem Punkt angelangt, um den die ganze Tagebuchidee sich dreht. Ich habe keine Freundin. Der NDR produziert ein Hörspiel mit dem Titel Anne Frank, Spur eines Kindes. Es erhält 1958 den Preis der Menschenrechte im Prix Italia. Anne hat in ihrem Tagebuch geschrieben: Unser Versteck ist im Geschäftshaus von Vater. Vater hatte nie sehr viel Personal. Herrn Krahler, Herrn Kuppers, Miep und Elli Vossen. Die 23-jährige Stenotypistin. Sie wissen, dass wir kommen. Herr Krahler, der mit Herrn Kuppers zusammen nach dem Ausscheiden Otto Franks die Geschäftsführung der Travis übernahm, lebt heute in Kanada. Er hat mir geschrieben. Aber Miep und Elli und Herrn Kuppers habe ich gesprochen. Ende der 50er Jahre ist der Rundfunk unbestritten das wichtigste und am meisten genutzte Medium, wenn es um Kultur, Sport und Unterhaltung geht. Auch wenn es sich um die tägliche politische Information handelt, sind die Nachrichten und Hintergrundberichte im Radio besser, umfassender und aktueller als beispielsweise die seit dem 1. Oktober 1956 ausgestrahlte Tagesschau des Fernsehens. Das gilt insbesondere im Herbst 1956, als ganz Europa am Radio den Aufstand der Ungarn gegen das kommunistische Regime verfolgt. Bald kennt jedermann die Stimme des aufständischen Ministerpräsidenten Imre Nagy. Wir dulden überhaupt keine Einmischung in die ungarischen internen Angelegenheiten. Dieser Nagy Imre, ich selbst, der Volkämpfer der Unabhängigkeit und der Freiheit war, konnte diese Truppen nicht hierher rufen. Im Gegenteil, es war ich, der sie aus dem Lande ausgewiesen hat. Liebe Freunde, die Menge ruft: Ruski nach Hause, Ruski nach Hause. Die Freude über den vorläufig gelungenen Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer währt nicht lange. Hier spricht das Freie Radio Kossuth Budapest. Hier spricht Imre Nagy, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik. Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen. mit den offensichtlichen Zwecken die gesetzliche Regierung Ungarn zu stößen. Unsere Truppen stehen im Kampfe. Die Regierung steht an seinem Post. Das gebe ich dem Volke des. Der österreichische Rundfunk ist den Geschehnissen im Nachbarland Ungarn besonders nah. Unsere Reporter Dr. Dolf Lindner, Teddy Podgorski und Karl Zukunft waren gestern noch in der ungarischen Hauptstadt. Wir bringen jetzt eine Reihe von Details, die Einblick geben in die Atmosphäre dieser schwer geprüften Stadt. Wir befinden uns jetzt hier in einem Zimmer der chirurgischen Klinik und haben hier eine Patientin, die in ihrem Krankenbett mit hochgelagertem Fuß liegt. Wo sind Sie eigentlich verwundet worden und was haben Sie verändert? Bin ich gegangen im Brot und dort hat man mich, die AWO, auf mich geschossen. Sie hat also direkt auf Sie geschossen? Ja. Ich habe es auch gesehen, wie Sie mich in Zähl genommen haben. Aha. Hier spricht der Verband ungarischer Schriftsteller. Helft Ungarn! Helft den ungarischen Schriftstellern, Wissenschaftlern, Arbeitern, Bauern, Intellektuellen! Helft! Helft! Helft! Wir haben mit unserem Wagen den Stadtkern von Budapest verlassen und verweilten abseits von der Straße nach Wien noch einige Augenblicke am Stadtfriedhof, der in den letzten Tagen die vielen Opfer des Kampfes um Budapest aufgenommen hat. Es waren viele Menschen hier und sie alle standen stumm und ergriffen an den Gräbern ihrer Angehörigen. Es begann leicht zu schneien. Und es war ruhig und friedlich, aber auf den Straßen rollten die Panzer. Das ist über Kurzwelle die letzte Meldung von Radio Rakurzi. Sowjetische Panzer und Flugzeuge greifen an. Wir unterbrechen unsere Sendungen für unbestimmte Zeit. Nicht zuletzt dank seines umfangreichen Netzes von Auslandskorrespondenten versteht der Rundfunk, auch mit weniger dramatischen Ereignissen wie dem Ungarnaufstand, seine Hörer in den Bann zu ziehen. Manchmal kommen bei dieser Auslandsberichterstattung unfreiwillig komische Beiträge zustande. Als zum Beispiel der populäre Sportreporter des Bayerischen Rundfunks, Josef Kirrmeier, in Rom eine Überspielung seines Kommentars nach München veranlassen will und dabei nicht merkt, dass die Verbindung in die Heimat schon längst hergestellt ist. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wer ist denn da? Ja. Jawohl. Fräulein, ich möchte nicht mehr. Siebenmal frag ich, gehst du mit mir tanzen? Siebenmal sagst du ja, denn du bist süß. Siebenmal, siebenmal. Manchmal gelingt es den Reportern, den Großen der Zeit ganz nah auf den Fersen zu sein. So geschehen auf einer amerikanischen Ausstellung in Moskau. In einer Musterküche kommen US-Vizepräsident Richard Nixon und der Kreml-Chef Nikita Chruschtschow ins Gespräch und benehmen sich dabei wie zwei Gassenjungs, die darüber streiten, wer denn die schönsten Murmeln vorweisen kann. Would it, yes? Certainly it will. Certainly. Yeah. Right, right. In fact, and we'll. And with the same token, and by the same token, everything that I say will be recorded and translated, and will be carried it all over the Soviet Union. That's a fair bargain. What? Oh, что будет на русском языке? Hello, signorina, signorina. Hello, hello, hello, hello, hello, Das ist trostlos, ist das trostlos. Hallo. Fräulein, bitte geben Sie mir Münzen, bevor ich restlos verzweifle. Ich spreche nach München. Er kam, als du erst 18 warst, von großer Fahrt zurück. Er küsste dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück. Am Kai, da rufen die Möwen, sie alle rufen dir zu. Cindy, oh Cindy. Der Boxsport ist in jenen Tagen noch immer sehr populär. Hand hat Peter Müller zurückgezogen, setzt an zum Angriff, kommt mit einem wilden Schwinger durch, trifft Gustav Scholz, aber der wehrt sich an der Seilwand lehnen. Zwei, drei linke Hände an den Kopf von Peter Müller. Peter Müller bricht zusammen. Peter Müller liegt am Boden. Zwei, dreimal krachte die linke von Gustav Scholz an den Kopf des Kölners, der noch benommen ist. Jetzt kommt Gustav Scholz. Noch einmal eine linke an den Kopf von Peter Müller, der schwer angeschlagen ist. Will fighten, geht Peter Müller an den Banner ran. Aber er kann sich noch über diese Szene retten. Da kommt das Handtuch. Da kommt das Handtuch. Das Handtuch ist im Ring. Ich kann bald nichts mehr sagen, weil ich sowieso schon verzweifelt bin. Ich frage mich nur, für was man wochenlang eine Leitung bestellt, wenn alles zwecklos ist. Ich möchte bitte um Himmels Willen 5 Minuten endlich einmal nach München sprechen. Mehr traue ich mir überhaupt nicht mehr zu sagen. Im Herbst 1957 brechen für die Radiomacher der Republik schwere Zeiten an. Zum einen hat die Zahl der angemeldeten Fernsehgeräte die magische Grenze von 1 Million überschritten. Zum anderen findet die Bundestagswahl statt, die der CDU unter Konrad Adenauer die absolute Mehrheit beschert. Aus dem Ergebnis dieser Wahl ziehe ich doch in der Hauptsache 2 Folgerungen. Einmal eine sehr starke innenpolitische Änderung der ganzen Struktur der Wählerschaft. Und ich erblicke darin etwas besonders Gutes, nicht etwa weil damit der Sozialdemokratie Abbruch geschehen ist, das ist natürlich auch erfreulich für mich, sondern weil damit, wie ich glaube und hoffe, doch wir in Deutschland endlich einmal aufräumen mit der Scheidung der verschiedenen Klassen. Mit der absoluten Mehrheit im Rücken glaubt der Kanzler nun endlich die Möglichkeit zu haben, den von ihm wenig geschätzten Rundfunk und vor allem auch das stark expandierende neue Medium Fernsehen nach seinen politischen Vorstellungen auszurichten. Sehr bald wartet die Adenauer-Regierung mit dem Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes auf, das unter anderem sogar die Einführung des Privatfernsehens vorsieht. Dieser Angriff auf das öffentlich-rechtliche System wird nicht ohne weiteres hingenommen. Die Ministerpräsidenten der Länder und die Rundfunkanstalten wehren sich. Wir, die unterzeichneten Mitglieder des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks, fühlen uns durch die Pläne der Bundesregierung, die die gesetzlichen Grundlagen und die Unabhängigkeit des Hessischen Rundfunks berühren, verpflichtet, vor der Öffentlichkeit Folgendes festzustellen. Der Rundfunk dient der Allgemeinheit. Die Zahl derer, die an seinen Sendungen teilnehmen, ist größer als die Zahl der Wahlberechtigten in der Bundesrepublik. Jeder von uns wird unmittelbar oder mittelbar von seinen Ausstrahlungen erreicht. Angesichts dieser Wirkungsmöglichkeiten muss es als erstrebenswertestes Ziel gelten, die Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten gegenüber allen ungerechtfertigten Einflüssen der Staatsgewalt oder bestimmter Machtgruppen zu bewahren. Der Konflikt spitzt sich so stark zu, dass das Bundesverfassungsgericht bemüht werden muss. Die Richter weisen den Kanzler in seine Schranken. Im Namen des Volkes, der Bund hat durch die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem 8. Abschnitt des Grundgesetzes sowie gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen. Ende der 50er Jahre scheint es einen gesellschaftlichen Konsens darüber zu geben, dass sich jedermann einer selbst auferlegten Beschränktheit zu befleißigen habe. Ideale des Spießertums werden als Errungenschaften der Demokratie angepriesen, statt von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ist jetzt mehr von Sauberkeit, Sittsamkeit und Statusbewusstsein die Rede. Es hat ja schließlich ein Wirtschaftswunder gegeben. Man ist wieder wer. Stimmung, es lebe die Nachkriegszeit, die ist fast so schön wie die Vorkriegszeit. Es ist doch wahrscheinlich was dran an die Demokratie. Wollen Sie nicht eine kleine Prise Kokain? Endlich wird wieder die Zeit normal, jetzt gehen wir ins nächstbeste Tanzlokal. Die Tänzerin zeigt uns da alles schön rosig und rund. Ihr Kostüm ist ein Bonbon im Mund. Wir, die Bundesregierung und Sie, meine Hörerinnen und Hörer, sind seit beinahe einem Jahrzehnt in schicksalhafter Verknüpfung einen schweren Weg gegangen. Er begann in bitterster Not und er hat uns zu den jetzigen guten oder doch wenigstens erträglichen Verhältnissen geführt. Ich weiß am besten, dass der deutsche Wiederaufstieg ein Gemeinschaftswerk aller arbeitenden Menschen unseres Landes gewesen ist. Gleichgültig, ob sie ihr Tagewerk mit den Händen oder mit geistiger Leistung bewältigten. Der Krieg ist aus, man ist zu Haus und Corned Beef schickt Onkel Sam. Wer fleißig schiebt, der ist beliebt und wer nicht schiebt, der ist plem plem. Leute, genießt bloß die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit. Und weil wir dem Frieden bei uns hier nicht trauen, wird auf die Pauke gehauen. Wird auf die Pauke gehauen. Von dem Begriff des Wohlstandes ist der des Eigentums auf die Dauer nicht zu trennen. Ja, um es deutlicher zu sagen, die CDU hatte sich zum politischen Ziel gesetzt, mit jedem weiteren wirtschaftlichen Fortschritt zu einer immer breiteren Streuung des Eigentums an den Produktionsmitteln zu kommen. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und isst schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Reisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ach Gott, früher war's doch schöner. Der neue Typus des Wirtschaftswunderbürgers bereichert alsbald die Programme der Kabarettisten. Die neue Zeit hat zudem neue Vokabeln, die erst einmal gelernt sein wollen. Und heute sagt er, der meine, der sagt Max zu mir. Max, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitteschön. Pass auf, bitte, was ist Konjunktur? Hä? Konjunktur, das deutsche Wunder. Als Wirtschaftswunder, verstehst du? Nein. Gut, ich hab so viel Geschäft, dass ich mich um so einen Krampf nicht kümmern kann. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Wenn wir auch ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder hauen wir auf die Pauke. Von den Leiden des neuen Wohlstands, unter anderem bei Reisen in das südliche Ausland, wissen Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner zu berichten. Südliche Nächte, der Ravnicek. Hören Sie mal auf mit dem Süden. In der Bahn ist ja noch gegangen. Da habe ich kalte Schnitzel mitgehabt von zu Hause. Und einen Erdapfelsalat. Im Glasl. Aber da herund, diese Schäberasche, wollen Sie, dass ich essen soll. Was? Na, die Hundstrümmeln mit Zwiebeln. Und kein Schnitzel weit und breit, kein Erdapfelsalat. Für das Geld, was ich da ausgibt, halten sie mir am Wert, dass ich für einen Ausländer. Das ist das Wirtschaftswunder, das ist das Wirtschaftswunder. Zwar gibt es Leute, die leben heute noch zwischen Dreck und Plunder, doch für die Nazi-Knaben, die das verschuldet haben, hat unser Staat viel Geld parat und spendet Monatsgaben. Wir sind eine ungelernte Republik. Ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Bei einem gemeinsamen Auftritt der beiden populären Kabaretts Die Stachelschweine und die Münchner Lach- und Schießgesellschaft kommt natürlich das inzwischen weltweit anerkannte deutsche Nationalsyndrom Nummer 1 zur Sprache, Berlin. Ja, wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? In West-Berlin. Ja, sind wir denn schon da? Ja. Mensch, die Vierer, die sind schick. Woher sind denn die geflohen? Aus der Bundesrepublik. Aus Bonn? Nee, Touristeninvasion. Fahr Republikaner nach Berlin. Stadt nach Baden-Baden oder Wien. Tun Sie es im Bewusstsein, nun ja, mein Gott, es muss sein für Berlin. Muss sein? Ja, es musste sein. Natürlich, der Brentano war ja auch da. Na, das musste nun wieder nicht sein. Fahren Republikaner nach Berlin. In der selbsternannten Frontstadt Berlin gedeiht in jenen Jahren der plumpe Antikommunismus besonders prächtig. Mit dieser scheinbar nur auf den ideologischen Konflikt konzentrierten Ablehnung geht aber oft auch das aus Nazi-Zeiten bekannte Vorurteil über eine Minderwertigkeit der osteuropäischen Völker einher. Umso größer gerät die Überraschung, als die Sowjetunion 1958 mit Sputnik 1 den ersten Satelliten ins All schickt. Nur mühsam gelingt es den USA, dem Tempo in der sowjetischen Raumfahrtentwicklung zu folgen. In diesem Wettstreit versuchen die Amerikaner mit Gags aufzuwarten, die gelegentlich den Charakter peinlichen Größenwahns aufweisen. Zum Beispiel mit einer auf Tonband gesprochenen Botschaft des US-Präsidenten Eisenhower an die unbekannten Völker der Galaxis an Bord des Satelliten Explorer 2. Im April 1961 gelingt der Sowjetunion ein weiterer Überraschungscoup in der Raumfahrt. Mit Juri Gagarin schickt sie den ersten Menschen in den Kosmos. Говорит Москва. Radio Moscow, April 1961. Юрия Алексеевича Гагарина, спутника Восток. The first man speaks from Earth orbit. Cosmonaut Yuri Gagarin. Auf der Erde halten sich die Fortschritte der Sowjetunion und ihrer Bündnisstaaten in Grenzen. Die Versorgung mit Konsumgütern und Wohnraum ist nach wie vor katastrophal. Die Unterdrückung politisch Andersdenkender wird mit brutaler Effizienz praktiziert. Für Zigtausende ist Berlin die letzte Möglichkeit, dem sowjetischen Machtbereich zu entfliehen. Selbst im Westen fragen sich Mitte 1961 immer mehr Menschen, wann wohl das Berliner Schlupfloch zugemauert wird. Doch nach wie vor tut der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, so, als sei ihm diese Vorstellung völlig fremd. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Am 13. August ist es dann doch soweit. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung. Es ist eingesetzt die Feuerwehr. Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Noch können waghalsige Flüchtlinge die Sektorengrenze überwinden. Es ist traurig, dass wir Deutsche gegen Deutsche treiben müssen. Ne? Haben Sie Schießbefehl erhalten? Schießbefehl haben wir keinen, außer dass, wenn Deserteure sind, praktisch wie wir, uns können sie abschießen. Es sind nur Wobos drüben. Ist da auch Kampftruppe oder Kampfgruppe? Kampftruppen, die sind noch gefährlicher wie mir, weil die praktisch drauf rechnen. Dass wenn wir, die stehen hinter uns. Jetzt sind sie zwar abgezogen worden, aber damals war es noch nicht. Das hat man das Glück noch nicht gehabt, abzuhauen, weil praktisch die Kampftruppen hinter uns standen. Ne? Wenn jemand von uns abgehauen wäre, müsste damit rechnen, dass er eine Kugel in den Kopf kriegt. Ne? Wir sind jetzt so ungefähr noch 15 Meter in der Nähe von der Wand, wo sie rübergesprungen sind. Wir können vorne nicht rum, dann nehmen wir lieber den Weg hier hinten, sodass sie ein bisschen in Sicherheit kommen. Ja. Wurde die Polizei verständigt, dass er da ist? Ich hoffe doch. in Ordnung. Gut, hier kommt die West-Berliner Polizei. Ja. Herr Wachmeister. Ja. Naja. Schönen Dank auch. Mit hilfloser Empörung reagiert der regierende Bürgermeister Willy Brandt. Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen zur Abriegelung der Sowjetzone und des Sowjetsektors von West-Berlin sind ein empörendes Unrecht. Sie bedeuten, dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird. Im Rundfunk der DDR versucht man, den Mauerbau mit Tatarenmeldungen über Kindesentführungen zu rechtfertigen. Wenn man gehört hat von den Menschenhändlern und Kindesentführern, gerade das letzte Beispiel doch, gestern in der Presse veröffentlicht, aus Lichtenberg war das wohl. Dass Gott sei Dank misslungen ist, dieser Entführungsversuch. Der Klaus Görte, oder wie er wohl hieß, nicht? Dass misslungen ist. Und man hat ja auch gehört, dass die Kinder aus Cottbus, der Peter Blume und das kleine Mädchen aus dem Bezirk in Neustrelitz. Ja, Silvia Hein, sie 3 Monate alte Kleine. Und ich finde es also doch furchtbar gemein und abscheulich, dass man also versucht, kleine, hilflose Kinder zu entführen, um die Eltern also zur Republikflucht zu verleiten. Walter Ulbricht begibt sich direkt an den Ort des Geschehens, um zu prüfen, ob alles genau nach Plan läuft. Alle Befehle wurden pünktlich ausgeführt, ja? Jawohl. Alle waren zur Zeit dort, wo sie hingehörten, ja? In den Betrieben und unsere nationale Volksarmee. In der Volksarmee, ja? Die Kampftruppen. Außerdem zur Unterstützung, nicht wahr, stehen noch einige Panzer der Sowjetarmee in Reserve, ja? Damit es beim Gegner keine Missverständnisse gibt. US-Vizepräsident Lyndon B. Johnson kommt nach West-Berlin und eröffnet damit eine neue Ära des politischen Symboltourismus in Deutschland, die Mauerschau in Berlin. Mayor Brandt, friends, I am deeply moved by the warmth of your welcome. This gallant city has become an inspiration to the entire world. Ich bin tief bewegt von der Wärme Ihres Empfanges. Diese mutige Stadt ist ein Vorbild für die ganze freie Welt geworden. Berlin wird in den kommenden Jahren zu einem Fixpunkt des Weltinteresses. Zu einer Metropole, die rund um den Globus als ein Symbol des Ost-West-Konflikts gilt. Vorbei sind die Zeiten der Weimarer Republik, da Berlin als eine der Kulturhauptstädte der Welt gefeiert wurde. Die kulturellen Großereignisse müssen jetzt importiert werden. Das amerikanische Musical My Fair Lady zum Beispiel. Die deutsche Fassung hat 1961 im Berliner Theater des Westens ihre Uraufführung. Mit Paul Hubschmidt und Karin Hübner in den Hauptrollen. Getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht, so gern und noch viel mehr. Ich hätte mir viel erlaubt, wovon ich sonst geglaubt, dass das zu sündhaft wär. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Noch einmal. Doch die wirklich großen Musicals, wie zum Beispiel Porgy and Bess von George Gershwin, entstehen nach wie vor jenseits des großen Teils. Preaching the sermon to show that it ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, Sarah Lee. So and your ma is good looking. And your ma, she's good looking. So, honey. hush, a little baby, and don't you cry. Und nicht zu vergessen, die West Side Story von Leonard Bernstein. I like to be in America, okay, by me in America, everything free in America, for a small fee in America. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. When love comes so strong, there is no right or wrong. Your love is your. Musicals wie My Fair Lady, Porgy and Bess und die West Side Story markieren einen Höhepunkt. Aber auch das Ende einer Epoche der Unterhaltungsmusik. In den 60er Jahren entstehen neue Töne, neue Formen und neue Inhalte. Doch davon mehr im nächsten Teil unserer historischen Radiorevue. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die ersten 100 Jahre, 1906 bis 1961. Eine goldene Ära geht zu Ende. Autor des 9. Teils unserer historischen Radiorevue war auch diesmal Lionel von der Meulen. Erstsendung im DLF am 14.01.1989. Der 10. Teil folgt am 13. März. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle ein Porträt des Schauspielers, Regisseurs und Kabarettisten Kurt Gerron. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.